Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin moin, servus und hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge. Auch wenn ich dieses Wort eigentlich nicht mag, aus Gründen kommt jetzt heute ziemlich spät erst die heutige Folge. Es geht um eine iOS-App. Ich glaube, letztes Jahr habe ich auch schon darüber gesprochen. Aber es ist die passende Jahreszeit, also kann man nochmal darüber sprechen. Es ist nämlich die App Weihnachtsmarktsuche 2015 von Das Örtliche findet Weihnachtsmärkte in Deutschland. Von Das Örtliche Service und Marketing GmbH. Also Weihnachtsmarktsuche-App von Das Örtliche. Technische Daten ist eine Universal App, ist gratis, Version 3.4.0 liegt vor, Sprache Deutsch, Größe 17,8 Megabyte, erfordert iOS 7.0 oder neuer. Hübsch ist sie nicht, die App, das ganz klar, aber sie ist funktional und praktisch. Das Icon ist sogar ganz nett, das ist das örtliche Logo mit einer Weihnachtsmütze auf dem Kopf, könnte man sagen, also da, wo der Kopf ist, startet ihr die App, die Weihnachtsmarktsuche-App, dann könnt ihr entweder Adresse eingeben oder es wird nach eurem Standort gesucht und dann werden euch Weihnachtsmärkte in der Nähe angezeigt. Ihr könnt auch noch filtern, irgendwie nach Bewertung oder ob eine Eisbahn da ist oder Wochenmarkt oder Nikolausmarkt oder Redaktionstipps oder so etwas. Wollt ihr mehr wissen über einen Weihnachtsmarkt, tappt ihr da einfach drauf. Dann seht ihr die Bewertung, könnt Bewertungen schreiben, seht die Öffnungszeiten, eventuell Bilder, wenn Bilder gemacht wurden, seht irgendwie Eintrittspreise oder halt, wenn es gratis ist. Und könntet dann bei Bedarf euch das nochmal, wo das ist, auf der Karte anzeigen lassen oder sogar gleich hinnavigieren. Das habe ich aber noch nicht ausprobiert. Um einen Überblick zu erhalten, wo halt die Weihnachtsmärkte sind, kann ich die App eigentlich nur empfehlen. In meiner Umgebung hören die Weihnachtsmärkte jetzt schon so langsam wieder auf. Aber es wird sicherlich auch gerade in Hamburg oder so etwas Weihnachtsmärkte geben, die auch noch länger laufen. Also, schöne Sache. Download-Empfehlung meinerseits, wenn man Lust hat, zu Weihnachtsmärkten zu gehen und ein Smartphone hat. Download-Empfehlung meinerseits. Ich wünsche euch einen schönen Abend, sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.